Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wenn an einem Freitagabend die Sonne untergegangen ist und ein grauer Wollfaden nicht mehr von einem blauen zu unterscheiden ist, dann beginnt für Juden der Ruhetag, der Sabbat. Orthodoxe Juden halten sich an diesem Tag an strenge Regeln. Sie dürfen nichts tun, was in den jüdischen Religionsgesetzen als Arbeit definiert ist. Dazu gehören auch Backen und Kochen, eine Kerze anzünden oder das Licht einschalten. Über die Sabbatruhe wird in Israel immer wieder gestritten. Dürfen Busse zum Strand fahren? Können Fußballspiele der Profiliga stattfinden? Und dürfen die Minimärkte in Jerusalem öffnen? Die jüngste Debatte über die Wartung einer Bahnstrecke am Sabbat hat sogar zu einer handfesten Regierungskrise geführt und zu einem mächtigen Verkehrschaos. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Kapern, wie kam es zu diesem Streit und wie ist er ausgegangen? Also es kam eigentlich auf sehr untypische Art und Weise zu diesem Streit, denn diesmal ging es nicht um Forderungen der Ultraorthodoxen in Israel, sondern es geht eigentlich in diesem Fall um einen Machtkampf innerhalb der Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu, dessen großer Widersacher, das ist der Verkehrsminister Israel Katz, der hatte den Ultraorthodoxen noch vor wenigen Wochen versprochen, nein, es gibt keine großen Bauarbeiten am Schabbat an den Eisenbahneinrichtungen des Landes. Dazu muss man wissen, dass die Züge am Schabbat natürlich nicht fahren und das ist dann der ideale Tag, um Reparatur- oder Erweiterungsarbeiten vorzunehmen und kaum hatte er das versprochen, tauchten ein paar Wochen später mitten in Tel Aviv gigantische Kräne an einem der zentralen Bahnhöfe auf, um eben am Schabbat Arbeiten durchzuführen. Und das brachte dann die Ultraorthodoxen auf die Palme und sie riefen eine Regierungskrise aus, die Benjamin Netanyahu, der Regierungschef, nur so beilegen konnte, dass er garantierte, dass nun erstmal am Schabbat keine großen Bauarbeiten bei der Bahn mehr durchgeführt werden. Und das führte eben am vergangenen Wochenende dazu, dass die Bauarbeiten am Sonntag ausgeführt wurden, also am Tag nach dem israelischen Wochenende. Das ist der Tag, an dem Zehntausende von Soldaten in ihre Kasernen zurück müssen, nach dem Familienbesuch am Schabbat, an dem die Pendler aus ganz Israel in das Großstadtzentrum in und um Tel Aviv fahren. Und genau an diesem Tag fuhr eine der wichtigsten Bahnlinien nicht und das führte zu einem kompletten Verkehrschaos. Nun, Sie stellen die Frage, Friedrich, wie diese Krise ausgegangen ist. Sie ist gar nicht ausgegangen. Bisher gibt es ein Verharren in der Politik. Es gibt eine Sondersitzung der Knesset noch in der Sommerpause, irgendwann demnächst zu dieser Frage. Und eine der Parteien, der Oppositionsparteien, die Meretz, hat das oberste Gericht angerufen und hat gesagt, sie sollen entscheiden, ob jetzt am Schabbat bei der Bahn gearbeitet werden darf oder nicht. Und man hat den Eindruck, dass die Regierung ein wenig auf dieses Urteil des obersten Gerichts wartet, um daraus vielleicht eine Lösung dieser Schabbatkrise, dieser aktuellen Schabbatkrise ableiten zu können. Nun haben sich in diesem Fall die religiösen Kräfte durchgesetzt. Wie mächtig sind denn die Ultraorthodoxen oder Haredim, wie sie sich selbst nennen? Welchen Einfluss haben sie in der Politik in Israel? Nee. Also sie stellen 10-15% der Bevölkerung, die sehr stark auf zwei Parteien konzentriert sind, denen sie die Treue halten. Das ist die Partei der sephardischen Juden und die Partei der Askenasim. Und sie haben immer dann enorme Macht, wenn sie als Mehrheitsbeschaffer in der Regierung gebraucht werden. Und das ist in der aktuellen Regierung der Fall. Da betreiben sie dann gnadenlose Klientelpolitik und das mit sehr großem Erfolg, weil sie jede Regierung zum Sturz bringen können. Ein Beispiel: In der vergangenen Legislaturperiode, da waren sie nicht für die Regierung, für die Regierungsbildung notwendig. Und da hat die Regierung, die damalige Regierung, beschlossen, dass beispielsweise die ultraorthodoxen Schulen nur noch dann Zuschüsse aus der Staatskasse bekommen sollen, wenn sie auch wirklich in den Kernfächern, also Hebräisch, Literatur, Schreiben, Rechnen, Naturwissenschaften, ein gutes Curriculum auf die Beine stellen. Und kaum waren die Ultraorthodoxen wieder Teil der Regierung, wurde diese Regelung wieder zurückgenommen. Daran erkennt man ihren Einfluss. Die Ultraorthodoxen genießen in Israel viele Privilegien. Wie ist das Meinungsbild dazu in der israelischen Gesellschaft? Sind diese Privilegien unantastbar? Naja, man arrangiert sich damit, würde ich mal sagen. Die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert erstmal, dass die Ultraorthodoxen natürlich ein integraler Bestandteil der israelischen Gesellschaft sind. So, gleichzeitig ärgern sie sich aber, dass es den Ultraorthodoxen nicht reicht, selbst nach ihren strengen Regeln zu leben, sondern dass die Ultraorthodoxen immer wieder versuchen, diese Regeln auch auf das gesamte Land und die gesamte Bevölkerung anzuwenden. Bislang war es immer so, dass sich die nicht strenggläubigen Juden hier in Israel mit diesen Ultraorthodoxen und ihren Forderungen arrangiert haben. Wenn dann eben die Busse, die Züge am Wochenende nicht fahren, dann organisiert man einen Fahrservice innerhalb der Familie, um doch noch am Schabbat an den Strand zu kommen. Aber man hat auch den Eindruck, es könnte so etwas wie eine rote Linie geben, die man besser dann nicht überschreiten sollte. Derzeit wird darum gestritten, ob hier im pulsierenden Zentrum Tel Aviv, das nun alles andere als ultraorthodox geprägt ist, am Schabbat die Geschäfte geöffnet bleiben dürfen oder ob man nicht die Gesetze so verschärft, dass die Geschäfte, die hier in weiten Teilen, sag ich mal, doch geöffnet sind am Wochenende, am Schabbat, dass die dann auch doch ihre Türen schließen müssen, wie das in Jerusalem der Fall ist. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Stadt Tel Aviv hat gesagt, wenn es dazu kommt, dann ist das der Fall, der Auslöser für einen Bürgerkrieg. Ich glaube nicht, dass es soweit ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann massive Proteste gibt gegen das Vorrücken der Ultraorthodoxen und ihrer Regeln im gesamten Lande. Israel streitet einmal mehr über die Sabbatruhe. Darüber sprach ich mit unserem Korrespondenten Peter Kapern in Tel Aviv. Vielen Dank. Und Sie finden dieses Gespräch später auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag.